Ja, hallo CEG. Hallo CIG. Wie gehört habt, war ich eineinhalb Wochen beim Brad Hayes in Rumänien. So I was 2.5 weeks in Romania with Brad Hayes. Er hat dort ein Missionswerk, das für, mit Kindern arbeitet und mit armen Menschen. He has a mission that works with children and poor people. Und das Ganze ist in einem Bundesland, das heißt Kala Rasch. And this is in a place called Kala Rasch. Es ist eines der ärmsten Bundesländer Rumäniens. It is one of the poorest states in Romania. Und ich möchte euch einfach ein bisschen erzählen, wie Gott mein Weltbild in gewisser Weise auf den Kopf gestellt hat. And I just want to let you know how God has changed my worldview. Ich war die meiste Zeit dort in einem kleinen Dorf. I was in a little village. Most of the time. Die war eine Stunde weg oder ist eine Stunde weg von der Landeshauptstadt. Es heißt Kislet. And it was about an hour from the capital and it's called Kislet. Und dort habe ich einfach dienen dürfen im Dienst mit Kindern. And I was able to serve there with children. Mit Jugendlichen. With youth. Ich habe im Worship Team mithelfen dürfen. I could help in the worship team. Und ich habe sogar mithelfen dürfen beim Bau der Kirche, die sie jetzt dort bauen. And I could also help in building a church that they're building right now. Und ich muss zugeben, wie ich dort hingekommen bin. And I have to admit, when I got there, hatte ich einen der einschlägigsten Kulturschocks meines Lebens. I had really the most incredible culture shock I've ever had. Weil Rumänien ist ganz anders. Because Romania is really different. Und ich war schon mal in Rumänien in den Städten. And I was in Romania already in the cities. Aber in den Dörfern ist es noch mal ganz anders. But in the villages it's very different. Ich bin dort hingekommen und so gut wie keiner hat Englisch gesprochen. And I was there and nobody spoke English. Nur 4 oder 5 Menschen in dem ganzen Dorf. Maybe 4 or 5 people in the whole village. Und nachdem meine Kenntnisse in Gebärdensprache nicht so gut sind. And because my sign language is not very good. Thank you. Musste ich mich irgendwie durchschlagen mit halb Rumänisch, halb Zeichen, halb Englisch. I had to just get through with half Romanian, half English, half gestures. Und das war, aber es ist trotzdem irgendwie gegangen. But it went well. Ich habe mich gewöhnen müssen dort an die Plumpsklos. I had to get used to the outhouses there. Ich habe mich gewöhnen müssen daran, dass man mit den Fingern isst, manchmal sogar. And that to learn to eat with your fingers. Das hat mir aber eigentlich gefallen, also das war okay. I actually really like that. Und das, was mir am meisten gefallen hat, war das Autofahren dort. And what really I really enjoyed was driving around there. Ich war nämlich auch Chauffeur. Because I was a driver. Und dort wird gefahren wie in der Formel 1. And over there people drive like at a racing event. Und das Ganze nicht angeschnallt. And without seatbelts. Das ist ganz normal. That's very normal. Aber abgesehen von diesen normalen Dingen oder alltäglichen Dingen, was den Kulturschock betrifft. But besides all of these everyday things that was a real shock for me. Habe ich einfach die Kultur mitbekommen, die geistliche Kultur, die dort in Rumänien herrscht. I got to know the spiritual culture that reigns there. Und die hat mich schwer beeindruckt. And that really impressed me. Denn es war so, dass die Menschen dort unten so dankbar sind. Because the people there are so incredibly thankful. Ich kann euch gar nicht sagen, wie wenig die Leute dort unten haben. And I can't tell you how little they have. Sie sind so arm. They are so poor. Und trotzdem haben sie so eine Einstellung der Dankbarkeit. But nevertheless, they have such an attitude of thankfulness. Und mich hat das einfach so beeindruckt. And that impressed me so much. Und neben dem, was mich am allermeisten beeindruckt hat. And besides that, what really impressed me the most. Was mein Weltbild auf den Kopf gestellt hat. What just changed radically my worldview. War die Kultur des Gebens und Dienens dort. Was the culture of giving and serving. Ich kann euch gar nicht sagen, die Menschen dort haben gar nichts, rein gar nichts. They really have nothing there. Und doch geben sie einem alles, was sie haben. But what they have, they give everything they have. Ich war dort unten bei meinem Gastgeber untergebracht. I was there where my host took me in. Und ich wurde behandelt wie ein König. And I was treated like a king. Ich habe so eine Gastfreundschaft noch nie in meinem Leben erlebt. I have never experienced such hospitality in my life. Mein Gastgeber gibt sein ganzes Geld aus für Essen und Unterkunftskosten für der Leute, die zu ihm kommen. My host gives all of his money, everything he has, for food and to make it comfortable for his guests. Das war so beeindruckend für mich. That was so incredible for me. Und es war einfach auch so extrem zu sehen. And it was really extreme to see. Wie das nicht nur bei ihm zu Hause war, sondern überall. That it wasn't just him, but it was everywhere. Die Leute dienen einander. The people just serve one another. Sie geben einander. They give to one another. Sie geben einander alles, was sie haben. They give everything that they have. Und das ist einfach ihre Einstellung. And that's their attitude. Und jetzt speziell, wo ich zurück bin, wird mir klar. And now that I'm back, it's clear to me. Diese Menschen haben nichts. These people have nothing. Und geben alles. And give everything. Aber wir in Mitteleuropa hingegen. But we in Central Europe. Im Vergleich zu ihnen haben alles und geben nichts. In comparison to them, we have everything and we don't give. Und es war für mich einfach ein Erlebnis, was mich so geprägt hat. And it's an experience that has influenced me so much. War, dass mein Gastgeber erfahren hat, dass ich ohne Navigationssystem im Auto darunter gefahren bin. That my host realized that I came down to them without a GPS in my car. Und er hat gesagt, was, du bist ohne GPS da runtergefahren? And he says, what, you came here without GPS? Nimm meines. Take mine. Es war sein einziges und es hat ihm so viel Geld gekostet. It was his only one and it cost him so much money. Und er hat es mir einfach geschenkt. And he gave it to me. Und ich habe zu ihm gesagt, nein, das kann ich nicht annehmen. And I said to him, no, I'm sorry, I can't receive that from you. Aber er hat gesagt, ich habe es. But he said, I have it. Du brauchst es. I have it and you need it. Und du nimmst es. And you take it. Und das war einfach so ein Erlebnis für mich, was mein Weltbild auf den Kopf gestellt hat. And that was such an experience that really changed my whole worldview. Wie können diese Menschen so eine Kultur des Gebens und Dienens haben, wenn sie doch so wenig haben? How can these people have such a culture of giving and serving when they have so little? Und ich möchte euch heute ermutigen. And I want to encourage you today. Diese Einstellung oder euch vor Augen zu führen, wie reich ihr eigentlich seid. To just realize how rich you are. Ich bin noch immer im totalen Kulturschock von Rumänien. I'm still in culture shock. Ich gehe durch die Straßen und denke mir, wow. I go through the streets and I think, wow. Wie undankbar sind wir eigentlich? How unthankful we are. Seid dankbar für das, was ihr habt. Please be thankful for what you have. Und ich möchte euch echt ermutigen, eine Einstellung des Dienens und Gebens anzunehmen. And I really want to encourage you to take on this spirit of giving and serving. Denn es sind nicht die großen Dinge, die den Unterschied machen. And it's not the big things that make the difference. Sondern die kleinen. It's the small things. Eine kleine Tat kann schon so viel bewirken. A little deed can do so much. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr die Nöte rund um euch seht und einfach kleine Dinge macht und kleine Dinge gibt. And I just want us to all be aware of the little things that we see around us, that we're aware and that we do something, that we give, that we serve. Denn Gott belohnt uns dafür, wenn wir anderen helfen. Because God rewards us. Und es gibt so viele Menschen, die Hilfe brauchen. When we help others. And there are so many people that need help. Und ich kann euch nur sagen, wer bedingungslos gibt, and I can only say, whoever gives unconditionally, der empfängt auch bedingungslos von unserem Vater im Himmel. He will receive unconditionally from our Father in heaven. Vielen Dank. Thank you. We had a great time in Croatia. So wir haben eine ganz großartige Zeit in Kroatien verbracht. I spent a lot of my time studying German, actually. Genau genommen habe ich sehr viel Zeit damit verbracht, Deutsch zu lernen. I was listening to a German preacher from Germany or Switzerland. Ich habe einen Prediger aus der Schweiz kennengelernt. He said something really. He was speaking about this is the day the Lord has made. Let us rejoice. Also, er hat gesagt, ja, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns darin erfreuen. And he said, I'm going to give you 5 points today about rejoicing. Und dann hat er gesagt, ich will dir 5 Punkte nennen, worin du and dich erfreuen said, kannst. Number one. Punkt 1 hat er learn gesagt, to smile. Lächle. Lerne es zu lächeln. So, I was listening to him in the car and then I said, okay. Ich habe mir das im Auto angehört und ich habe mir dann gedacht, okay. I was just smiling. Also ich habe gelächelt. I wanted to see how long I could just smile. How long? Ich habe mir gedacht, wie lange schaffe ich es zu lächeln? We were driving and driving, coming back from Croatia. I'm just driving and I'm just smiling. Und wir kommen da zurück von Kroatien und wir fahren und fahren und ich lächle. And then Mary, she's reading her book in the car and she looks at me and she does a double take like. Und die Mary liest da im Auto und dann schaut sie zu mir rüber und schaut ein zweites Mal rüber. What are you smiling about? Und fragt mich, na, warum lächelst du so? Said, Because the preacher said to smile. Ich habe gesagt, naja, der Prediger hat gesagt, ich soll lächeln. Are you happy? Was, bist du glücklich? I don't know. Ich weiß nicht. Do you feel good? I'm feeling better. Geht's dir gut, ja? Na, ich fühle mich gut. And then I got this email from Men's Health or something, newsletter, and had an article, How to Reduce Stress in 3 Seconds. Und dann habe ich diese Mail bekommen von Ben, da just steht, like a couple days later. Ja, da steht drin, wie du den Stress reduzieren kannst. And I thought, okay, hit it, and it said smile. Und ich habe dann aufgemacht diese Mail und da stand als erstes, ja, and lächle. They just did this study in the University of Kansas. Sie haben da eine Studie gerade gemacht in der Universität von that Kansas. That has proven that a smile is not just a result of being happy. Dass die besagt, dass das Lächeln nicht nur das Resultat ist von Glücklichsein, smiling can actually make you happy. Sondern dass dich das Lächeln eigentlich genau genommen glücklich machen kann. The effect, but it can actually be the source of happiness. Das heißt, das ist nicht nur die Auswirkung, sondern kann auch die Quelle dessen so sein. You might want to try smiling. I've been trying it a lot. And, you know, also vielleicht probieren wir das aus mit dem Lächeln. They say that when you smile, those muscles release something. The use of those muscles release something in you that makes you happy. Also man sagt, dass diese Muskeln, die da eingesetzt werden beim Lächeln, dass die etwas freisetzen und dich dann glücklich machen. I'm going to really practice smiling. Also ich werde mich da wirklich darin üben jetzt. It really works. Just, you know, if something bad happened and you just smile. Ja, das funktioniert wirklich. Wenn da irgendwas Schlimmes passiert, ja, lächle einfach. It really does wonders. Anyway, okay. Well, I want to show you something on the Beamer, and I just want you to look at it for 1 second. Some of you have seen this, but just look at it for a second. Look at the Beamer real quick. Nun, ich möchte euch etwas am Beamer zeigen. Schaut mal da kurz drauf. Okay. Take it off. Manche kennen das von euch, aber now let's go to the next one. Gehen wir zum nächsten Bild. Okay, take it off. Nimm das. And let's go to the next one. Das nächste. And just take it right off. Oh, take it off. Okay. Okay, so what did you see? Also was habt ihr gesehen? And some of us have seen, most of us have seen this. What did you see? Also die meisten kennen das vielleicht. You saw an old lady. Did everybody see an old lady? Hat jeder a young lady? Who saw an old lady? Eine junge Frau oder eine alte Frau gesehen? Wer hat eine alte Frau gesehen? How many people saw a young lady? Wie viele haben eine junge Frau gesehen? Okay, how many people on the second one? How many people saw a lamp? Und beim zweiten, ja. How many people saw two men? Wer hat da zwei Gesichter gesehen, zwei Männer oder? Right, how many people saw the duck? Und wer hat diese Ente gesehen? And how many people saw the rabbit? Und wer den Raben? Die Hase. Ah, Hase. Nobody saw the Hase. I'm the I only saw the Hase the first time I saw it. I didn't also ich habe beim ersten Mal nur den Let's Hase gesehen. Let's go back. Gehen wir nochmals zurück okay, drauf. First one. Okay, you see the old lady? Also seht ihr die alte Dame? And you see the young lady? Seht ihr auch die junge Dame? You see the young lady hurt the side of her face? The young lady. Seht ihr die junge Dame da neben ihrem Gesicht? She's looking away. There's a young lady, die there's an old weg, lady. Ja. Right? All right. Now the second one. Nun, das zweite Bild. What do you see? A vase or you see two faces? Was seht ihr da? Eine Vase oder zwei Gesichter? All right. How many people saw the faces first? Also I saw the faces first. How many people saw the vase first? Die Vase? How many people saw the vase first? Wer hat diese Vase okay. zuerst gesehen? And then this third one is really funny. How many people saw the bunny rabbit first? Also only wer hat zuerst den Hasen gesehen? I mean, how many people saw the duck first? Und wer hat diese Ente yeah. zuerst gesehen? I didn't even see the duck when I first looked at it. Also wie ich das erste Mal da drauf geschaut habe, habe ich nicht einmal diese Ente erkannt. Okay. This exercise is called paradigms. Also diese Übung nennt sich Paradigmen. Right? Everybody gets it? Can Paradigma. Everybody sees the duck and everybody sees the rabbit. Also sieht jeder da den Hasen und auch die Ente. And this is called it's called shifting your paradigm. Und das nennt sich ein Paradigmenwechsel. Now, this is very important because life is not the way we see it. Und das ist sehr wichtig, weil let's say this: we don't see life as it is. Wir sehen das Leben nicht so, wie es ist. We see life as we are. sondern wir sehen das Leben so, wie wir sind. We don't see life as it is. Also das ist ganz wichtig. Wir sehen das Leben nicht so, wie we es ist, life as we are. Sondern wir sehen das Leben so, wie wir sind. That can be very good, it can be very bad. Und das kann sehr gut oder auch sehr schlecht sein. Now, within Christianity, we see Christianity as we are. Also auch innerhalb des Christentums, da sehen wir das Christentum so, wie wir sind. You can see it through your character. Du kannst das sehen durch deinen Charakter. You can see it through your spiritual giftings. Durch deine geistlichen Gaben. And we don't see the kingdom of God as it is. Aber wir sehen das Königreich Gottes nicht so, wie es ist. We see it as we are. Sondern so, wie wir sind. Now 1 Corinthians 13 says we all see in part. Also 1. Korinther 13 heißt es, wir sehen alles nur stückweise. And that's why there's so many different churches within Christianity. Deshalb gibt es auch so viele verschiedene Gemeinden, Kirchen innerhalb der Christenheit. For my first 19 years, I was a God-fearing Roman Catholic. Meine ersten 19 Lebensjahre war ich ein gottesfürchtiger römischer Katholik. I never, ever, ever missed Mass. Und ich habe niemals, niemals den Gottesdienst versäumt. My brother would skip out. He'd say, "We're going to Mass, Mom," and then he'd go somewhere. But I just couldn't do it. Also mein Bruder, der hat gesagt, ja, wir gehen zur Messe, Mama, aber dann ist er woanders hin. Aber ich konnte das nicht. I fear God too much. I went. Nein, ich habe zu viel Gottesfurcht gehabt. In my 18th year, I became a born again believer. Und dann in meinem 18. Lebensjahr wurde ich ein wiedergeborener Christengläubiger. I became what is known as an evangelical. Also ich wurde das, was man üblicherweise als evangelikal nennt. I was born again. Das heißt, ich hatte diese Wiedergeburt. Evangelical means that you believe that you must be born again. Also evangelikal heißt, dass du glauben musst, dass du wiedergeboren sein musst. Different ways this word evangelical is used. Nun, es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie man dieses Wort evangelikal verwendet. In broad sense, it's an overarching term. Im breitesten Sinn ist es ein übergreifender Begriff. That includes all believers who believe you must be born again. Der umfasst alle Gläubigen, die glauben, dass man wiedergeboren sein muss. Nobody is a Christian because you were born in a Christian family. Dass niemand nur bloß Christ ist, weil er in eine christliche Familie hineingeboren wurde. Evangelical means you must make your own decision. Aber evangelikal bedeutet, dass du deine eigene Entscheidung treffen musst. You must be evangelized. Und du musst evangelisiert worden even sein. Our own children. Auch deine eigenen Kinder. So at 18 years old I became a evangelical Roman Catholic believer. Also mit 18 wurde ich dann zu einem evangelikalen römisch-gläubigen katholischen Christen. I became an evangelical Roman Catholic believer. Ein katholischer Christ, aber evangelikal. And for those next year and a half or so, und dann das darauffolgende halbe Jahr oder so, I think I led more people to Christ than I did in the next 35 years. Glaube ich, habe ich mehr Leute zu Christus gebracht als in den darauffolgenden 35 Jahren. Because I had Zugang, I had access. I knew so many people who were not Christians. Weil ich da Zugang hatte zu so vielen Menschen, die keine Christen waren. I didn't know any Christians. Ich kannte keine Christen. At one point I was the only one that I knew. Ich war ja gewisserweise der Einzige, den ich kannte. And the lady that led me to Christ. Und diese Dame, die mich zu Christus geführt hatte. That little prayer group at the university, just five. I only knew five believers. Und diese kleine Gebetsgruppe da auf der Uni, das waren nur fünf gläubige Menschen. But one thing I knew for sure is that I had had an encounter with Jesus Christ. Aber was ich ganz sicher wusste, war, ich hatte eine Begegnung mit Jesus Christus. And I started leading people to Christ. Und ich habe begonnen, dann die Menschen zu Christus zu führen. I was sharing Christ everywhere. Ich habe Christus allen mitgeteilt. At weddings. Bei Hochzeiten, at funerals, bei Begräbnissen. Picking up hitchhikers. Ich habe Autostopper mitgenommen. At work, we had. I was working in a back room. Bei der Arbeit. Ich habe gearbeitet. With five guys in a back room with big packages. In einem Hinterzimmer mit Gepäckstücken und wir haben da eingepackt. I led the foreman, this big, strong black man. Und diesen Vorarbeiter damals, das war ein großer Schwarzer. His name was Jimmy Bond. Sein Name war Jimmy Bond. He had a Cadillac. He was just the coolest guy I'd ever seen. War einer der coolsten Typen, die ich jemals gesehen hatte. And he used to come from New York to work with us in New Jersey. Er kam aus New York, um mit uns dort in New Jersey zu arbeiten. He was the boss in the back room. He was the boss in the back room. Er war dort der Chef in diesem Raum. And I led him to Christ. Und ich habe ihn zu Christus geführt. And I prayed with him to receive Jesus right near the telephone. Und ich habe mit ihm gebetet und habe ihm gebeten, dass er Christus annehmen soll dort. A year later, I had a different job. I was working building houses. Nun, ein Jahr danach hatte ich eine andere Arbeit. Wir haben am Bau gearbeitet, Häuser gebaut. Jimmy Bond had a heart attack. Und dann bekam ich diese Nachricht. Jimmy Bond hatte eine Herzattacke. Right near the telephone, and he died right there. Er ist genau dort, ja, der ist gestorben. And I just thanked God that I prayed with him to receive Christ. Und ich dankte Gott, dass ich mit ihm gebetet hatte, so, Christus anzunehmen. My journey was I'm a God-fearing Roman Catholic. Nun auf meiner Reise, ich war also ein gottesfürchtiger römischer Katholik. I prayed to Jesus every day. Ich hatte jeden Tag zu Jesus gebetet. I just had this Sehnsucht for Jesus, this desire. Ich hatte diese Sehnsucht für Jesus. Das hat mich zu Jesus hingezogen. As a little boy, I just surrounded my room with Jesus statues. Ich habe mich da in meinem Zimmer damals als kleiner Junge schon mit Jesus-Statuen umgeben. My mother said, don't just pray to Jesus. There's, you can pray to other people as well. Meine Mutter hat gesagt, bete doch nicht nur zu Jesus. Du kannst auch zu anderen Personen beten. I just couldn't. I just could only pray to Jesus. Nein, ich konnte das nicht. Ich konnte nur zu Jesus beten. And I was, so I became an evangelical Roman Catholic. I led many people to Christ. Also wurde ich damals zu einem evangelikalen römischen Katholiken und führte viele Menschen zu Christus. Even a priest, Father Nicus. Sogar dem Priester, Vater Nikos. We were working with him in the Catholic Church, doing the, we were playing music for him. Wir haben damals mit ihm zusammengearbeitet in der katholischen Kirche und spielten and Musik. He said to us after the Mass, he said, what does it mean to be born again? Und hat zu uns gesagt nach dem Gottesdienst, was heißt denn das, wiedergeboren what zu sein? What do you kids have that I don't have? Was habt ihr jungen Leute denn, was ich nicht habe? We spent an hour, we explained it to him. Eine Stunde haben wir dann mit ihm Zeit verbracht next, und next haben ihm das erklärt. Father Nicus got up. Am darauffolgenden Sonntag ist dann der Vater Nikos aufgestanden. Beloved brethren, ich liebe euch, meine Geschwister. Beloved brethren, we must all be born again. Aber wir müssen alle wiedergeboren werden. It is the most wonderful experience you can have. Das ist das allerunglaublichste Erlebnis, das du nur haben kannst. Our jaws dropped. Unsere Kinnladen sind da runtergefallen. And then he winked at us. Und er hat uns so zugezwinkert. Come on. Then I led my mother to Christ 2 years later. Dann habe ich 2 Jahre danach meine Mutter zu Christus geführt. And then geführt. I kind of drifted off into the Protestant world. Und dann bin ich irgendwie so in diese protestantische Welt hineingeschlittert. Never actually left the Catholic Church officially, but just kind of started mixing in with everybody. You know? Also irgendwie offiziell habe ich die katholische Kirche nie verlassen, aber then ich habe mich dann mit allen da zusammengetan. I went to Protestant Bible school. Und dann bin ich in eine protestantische Bibelschule and in gegangen. In the first class, when the teacher got up to teach. Und in der ersten Klasse, als der Lehrer dort aufstand, um I zu said, lehren, habe ich gesagt, Herr, I'm the only Roman Catholic in here. Ich bin der einzige römische Katholik hier. I hope I don't get deceived here. Und ich hoffe, dass ich da nicht getäuscht what werde. If they deceive me? Was ist, wenn mir die was Falsches erzählen? I said, okay, if it's not in the Bible, I don't believe it. Ich habe dann gesagt, no, okay, wenn es nicht in der Bibel steht, dann glaube ich es nicht. And I said, so if I make a mistake, it's your fault. Also wenn ich jetzt einen Fehler mache, dann ist es deine Schuld. So I became a real practicing evangelical. Also wurde ich wirklich zu einem praktizierenden evangelikalen Christen. I have so many Bibles. Und ich habe so viele Bibeln. That you can't read anymore. Dass man darin gar nicht mehr lesen kann. Because I have written so much stuff in them. Weil ich so viele Sachen immer wieder hineingeschrieben habe. Because I just live in my Bible. Weil ich lebe einfach in meiner Bibel. Every service I'm just correlating verses and meditating at work and in jedem Gottesdienst, ja, da bringe ich Verse in Beziehung zueinander und ich liebe einfach meine Bibel. 18 years ago I had a discussion with a charismatic lady. Vor 18 Jahren hatte ich damals eine Diskussion mit einer charismatischen Dame. She was trying to convince me to speak in tongues. Sie hat damals versucht, mich davon zu überzeugen, in Zungen zu reden. Said, well, Rob, how do you spend time with God? Sie hat dann gefragt, na Rob, wie verbringst du deine Zeit mit Gott? I said, I open my Bible. Ich habe zu ihr gesagt, nun, ich öffne meine say, Bibel. Holy Spirit, speak to me. Dann sage ich, Heiliger Geist, bitte that's sprich zu do. Mir. Und das mache ich. And she said, that's interesting. Und sie hat dann gesagt, na, das ist aber interessant. She says, I get alone. I meditate on God. Sie hat gesagt, ich ziehe mich zurück, ich bin alleine, ich denke über Gott nach. Holy Spirit speaks to me. Praktiziere die Zungenrede, der Heilige Geist too. Spricht zu mir. It was pretty similar, auch an die but Bibel. It was definitely different. Also es war ziemlich ähnlich, aber es gab doch Unterschiede. So I spent the next 29 years also die darauffolgenden 29 Jahre being a evangelical. Habe ich als evangelikaler means, Christ this, verbracht. This is my definition of an evangelical. Is also ich habe folgende Definition für einen evangelikalen again. Christen. I am born ich bin again, wiedergeboren, but God speaks to me aber Gott spricht zu mir through his spoken word. Durch sein geschriebenes Wort, sein that's like my Wort. Whole life, you know? Das ist mein ganzes Leben. I spend my quiet time in his word. Ich verbringe meine stille Zeit in seinem Wort. I meditate on it. Ich denke darüber nach. It reminds me of other verses. I turn there. Das bringt wieder andere Verse in meinen Sinn. My heart fills. Ich blättere dorthin. Das erfüllt mich. Ich habe vielleicht Tränen in den Augen. I get on an airplane. I open my Bible. Wenn ich im Flugzeug sitze, öffne ich meine Bibel. I say, God, speak to me. Und sage, Gott, bitte sprich zu mir. And he does. Und dann macht er es. And that was the way that we started this church. Und so haben wir diese Gemeinde gegründet. The way we led many people to Christ. So haben wir viele Menschen zu Christus gebracht. That's the way we've persevered 27 years in Austria. So haben wir 27 Jahre hier in Österreich durchgehalten. It's been a wonderful adventure. Und es war ein wunderbares Abenteuer. Since about 7 years now. Nun seit circa 7 Jahren. Since we left our affiliation in America, seit wir uns von unserer Muttergemeinde in Amerika abgespalten haben, which was very pretty strict evangelical, die also ziemlich evangelikal ausgerichtet war, and were against certain charismatic practices, very strong against, und die da sehr klare Trennlinien hatten gegenüber charismatischen Praktiken. Since that time, we've kind of opened the door. Seit diesem Zeitpunkt haben wir so gewissermaßen die Türen geöffnet. I've met a lot of charismatic pastors. Und ich habe viele charismatische Pastoren kennengelernt. It also opened the door to the evangelicals in Austria. Ja, auch den Evangelikalen gegenüber haben sich die geöffnet. Since that 7 years, I've made a lot of friends. Und seit diesen 7 Jahren habe ich also viele Freundschaften geschlossen. In that 7 years, I've also been through crisis. It's a very, very difficult transitional 7 years. Also das war eine sehr schwierige Zeit der Umwandlung in diesen 7 Jahren. Bin ich durch viele Krisen gegangen. If you were in this church 10 years ago. Also wenn du vor 10 Jahren hier in der Gemeinde warst. And you're in the church now. Und jetzt in der Gemeinde bist. You realize that we have significantly developed. Dann würdest du erkennen, dass wir uns ganz bedeutsam entwickelt haben. And it's been a wonderful journey. Und es war eine wunderbare Reise. And so I've had people. We have charismatic people in our church. Also wir haben charismatische Leute in unserer Gemeinde. And we have evangelical people in our church. Wir haben evangelikale Leute in unserer Gemeinde. In Austria, the word evangelical is not the overarching term. Also in Österreich ist ja dieser Begriff evangelikal nicht dieser übergeordnete Sammelbegriff. It's more of one side. Das ist mehr eine Seite, wird da betont. The more conservative brothers and sisters. Das betont mehr diese konservativeren Geschwister. The charismatics who were the less conservative. Dann gibt es da die Charismatischen, die etwas weniger konservativ sind. In my wonderful travels, aber bei meinen wunderbaren Reisen, I have met the most wonderful people. Da habe ich ganz unglaubliche, wunderbare Menschen kennengelernt. On both sides. Und zwar von beiden Lagern. I just love the body of Christ in Austria. I love it. Ich liebe einfach diesen Leib Christi hier in Österreich. If you told me, I'd have to decide for one side or the other. Also wenn du mir sagen würdest, ich muss mich entscheiden für eine oder die andere Seite. I would just rather leave. Dann würde ich lieber weggehen. I would not decide. Dann würde ich mich nicht entscheiden. Because it would so rip my heart. Weil das würde mir das Herz zerreißen. To decide between one side or the other. Sich da zwischen den beiden Lagern zu entscheiden. That I would never make that decision. Ich würde diese Entscheidung nie treffen. Because there are, you know, when we had difficulties with the bank, with our building. Also wir hatten schon Schwierigkeiten mit der Bank, beim Gebäudeankauf. The conservative brothers and sisters, they loaned us money without interest so that we could save this building. So wir haben da von den konservativen Geschwistern Geld geliehen bekommen, so dass wir ohne Zinsen dieses Gebäude ankaufen konnten. They helped us to save this building. Und zweimal haben sie uns da ausgeholfen, dass dieses Gebäude nicht verloren significant ging. Money they loaned us. Also eine ganze Menge Geld so haben sie uns geliehen, sodass wir das Gebäude nicht verlieren würden. Einfach ganz wunderbare Geschwister. I've also been in circles on the other side. Aber ich war auch da in gewissen Kreisen auf der anderen and when Seite. I mentioned people I know on this side, und wenn ich dann erwähnte von Leuten sprach von dieser Seite, nobody really knows any of those names. Aber niemand kannte eigentlich diese Namen. And vice versa. Und vice versa. Do you know this guy? Kennst du den? Do you know Nein. This guy? No, was, never kennst du den? Nein. I thought, oh my, this is incredible. Und ich habe mir gedacht, das gibt's ja nicht. So this week we had a meeting with the charismatics. Also diese Woche hatten wir ein Treffen mit den charismatischen Leuten. And they're organizing a march for Jesus. Die organisieren einen Marsch für Jesus. And we decided together in September that we would organize a march for Jesus through the city. Und wir haben uns entschlossen im September, you said? Yeah, next September. Also nächsten September dann einen Marsch für Jesus zu organisieren, said, und zwar quer durch die Stadt. Maybe we shouldn't do it. Und ich habe mir gedacht, vielleicht sollten wir es doch nicht because tun, we're not gonna get enough people. Weil wir dann nicht genug Leute zusammenbringen. I said, well, what do we need? They said we need at least 1,000 people. Und ich habe gesagt, na, wie viele Leute werden wir brauchen? Und die haben gesagt, na, zumindest 1,000 werden wir brauchen. Said, you don't think we can get 1,000 people? Was, glaubst du ja nicht, dass wir 1,000 Menschen zusammenbringen? I said, with all those churches? Was, mit all den Gemeinden hier? No, they won't come. Nein, die werden nicht kommen, haben sie gesagt. Really? Wirklich? No, they won't come. Nein, die kommen nicht. I thought strange. Ich habe mir gedacht, das ist doch seltsam. Strange. Okay. Okay. Well, I said, you know what? My commitment is this. Aber ich habe dann gesagt, weißt du was? Also ich will mich da zu Folgendem verpflichten. Ich möchte meine Gemeinde fragen, ob wir daran teilnehmen wollen. March down the ring with Jesus banners and show that the church is alive. Ob wir mit Jesus-Bannern und Jesus-Aufklebern und ja, und Fahnen durch, yeah, am Ring entlang ziehen wollen und zeigen wollen, dass die Gemeinde lebt. The homosexuals are doing it. Ich meine, die Homosexuellen machen they das. They have their rainbow parade and they're like, we are alive and well. Regenbogenparade und ziehen da durch und sagen, uns geht's gut. But where's the church? Aber wo ist die Kirche? Silent. Wo ist die Gemeinde? And you know, I said to them, I'm making a commitment by word, somehow by faith. Also ich habe dann zu ihnen gesagt, ich will wirklich da ein Versprechen abgeben, that our church, im Glauben, CEG, dass unsere Gemeinde, will represent 500 people. Die CEG, für 500 Leute steht. That we're going to bring our grandmother, we're going to bring everybody, so dass wir einfach alle mitnehmen, who can just say the name Jesus and alle, say, you know, hey, alle, die den Namen Jesus aussprechen können. We're all going to try to bring somebody. Also jeder sollte jemand mitbringen. And they were so encouraged. They said, if you can do that, und die waren dann so ermutigt und haben gesagt, let's plan this within one year. Wenn du das machst, ja, dann waren sie so ermutigt und haben gesagt, lass uns das machen innerhalb eines Jahres. That's my faith commitment. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie viel kommen werden, aber das ist einfach ein Glaubensbekennen jetzt. Ein Bekenntnis These im Glauben. Wonderful, wonderful believers. Das sind ganz wunderbare, gläubige Menschen. On the evangelical side, I see such generosity, such support. Ich sehe da solch eine Großzügigkeit und Unterstützung auf der evangelikalen Seite. On the charismatic side, I see such kindness. Und auf der charismatischen Seite sehe ich so viel Freundlichkeit. When I went through very difficult times, als ich zum Beispiel schwierige Zeiten durchgemacht habe, vor ein paar Jahren, we would go over the Pershals house. Da sind wir rüber zu den Pershals gegangen. And Angela and Wolfgang. Und Angela und Wolfgang haben für uns gebetet. And I tell you, I had never ever loved prayer so much as when they prayed for us. Und ich kann euch nur sagen, mir hat das Gebet niemals so viel bedeutet, oder ich habe es noch niemals so geliebt, als wie sie für uns gebetet haben. What will it take? Was braucht's denn? To bring two paradigms together. Zwei dieser Paradigmen zusammenzuführen. One side sees it this way. Die eine Seite sieht es auf diese Weise. The other side sees it this way. Und die andere Seite auf diese Weise. The other side, one side says, we know we're right, we know we're right. Die eine Seite sagt, ja, wir wissen, dass wir recht haben. The other side says, we know we're right. Die andere Seite sagt, wir haben recht, wir haben recht. The number one principle in marriage that I've learned in 31 years. Also das allerwichtigste Prinzip, das ich wirklich in 35 Jahren erkannt habe für die Ehe. This is what I tell all the kids that come to our home who are getting married. Jahren, pardon. Also das sage ich allen jungen Leuten, die dann heiraten number one, wollen. Number one on the top that I've learned in 31 years. Also das allerwichtigste Gebot, das ich jetzt für mich erfasst habe in den 31 Jahren Listen Ehe. Listen closely and you will save yourself much heartache. Also bitte hört gut zu und ihr werdet euch sehr viel Herzschmerz ersparen. Ready? Jetzt kommt's, Achtung. Husband and wife. Also ein Mann, ein Ehemann und can eine Ehefrau. Completely disagree with each other. Die können in einer Sache komplett unterschiedlicher Meinung and sein. Both be completely right. Aber beide können total recht haben. If you understand that, also wenn du das kapiert hast, you're ready to get married. Dann bist du bereit if you don't understand zu heiraten. That, if you don't understand that, also wenn du das nicht verstehst, you're not ready to get married. Bist du nicht bereit dazu zu heiraten. Because I I was convinced for years that I was I knew I was right. Ich habe jahrelang gedacht, ich habe doch recht. Ich war überzeugt davon. I saw the old lady and my wife would not convince me that there's no old lady in that picture. Also, ich habe diese alte Dame da gesehen und meine Frau hätte mich nicht davon überzeugen können, dass da keine alte Dame ist. What do you mean? She's a young lady. Was heißt das? Das ist eine junge Frau. She's an old lady. Sie ist eine alte Frau. You'll never convince me she's an old lady. What's wrong with you? Da bringst mich nie dazu, dass das eine andere, das ist eine alte Frau. Was soll das? You know what? You can both be totally right. Aber wisst ihr was? Beide können recht haben. I love the body of Christ. Ich liebe den Leib des Herrn. I would never des decide Leib Christ. Between the two. Und ich möchte mich niemals zwischen diesen beiden Lagern entscheiden müssen. More than that. Aber darüber hinausgehend. Those two sides are in my family. Diese zwei Seiten, diese zwei Lager habe ich auch in meiner Familie. My wife, she's gifted as a charismatic. Weil meine Frau hat diese Gabe des Charismatischen. And I am as evangelical can be. I am like Bible. So evangelikal, Bible, wie du nur evangelikal Bible. Sein kannst. Für mich ist es die Bibel und nur die Bibel. Bible. Und nur die Bibel. You can't get that out of me. That's 29 years of that in my life. Und ich meine, das bringst du nicht raus aus mir. Das sind jetzt 29 like Jahre meines Lebens. Evangelical from the top of my head to the bottom of my shoes. Also ich bin von Kopf bis Fuß komplett evangelikal. When I look at the evangelical churches, und wenn ich mir diese evangelikalen Gemeinde anschaue, I look at stability. Dann sehe ich Stabilität. I see stability. Ich sehe Stabilität. When I look at my own life, I see stability. Wenn ich auf mein eigenes Leben blicke, sehe ich Stabilität. I'm just a stable person. Ich bin ein ganz stabiler Mensch. When I look at the charismatics, I see boldness. Aber wenn ich auf die Charismatischen blicke, dann sehe ich vor allem Mut. When I look at my wife, I see boldness. Wenn ich auf meine Frau blicke, sehe ich Mut. When I'm sick at home, wenn ich zu Hause krank liege, I say, well, praise the Lord. Dann sage ich, ah, preis den Herrn. Cancel my appointments, I got a day off. Ah, ich muss die ganzen Treffen absagen, ich habe einen Tag frei. It's gotta be God. Das muss von Gott sein. And she says, it doesn't have to be God, it can be the devil. Und sie sagt dann, das muss nicht von Gott sein, das kann auch der Teufel sein. I'm gonna pray for you right now that God heals you. Ich werde jetzt dafür beten, dass Gott dich heilt. You don't have to pray that I get healed. This could be God. Ja, du musst nicht dafür beten, dass ich wieder gesund bin. Das kann auch von Gott sein. Just let me enjoy being sick. Lass mich das einfach genießen, dass ich krank bin. Come on, don't ruin it. Komm, hör doch auf. No, du musst das nicht ruinieren jetzt. I'm going to pray for you right now in Jesus' name. Jetzt bete ich für dich. I pray, get my husband right up and heal him. Jesus, bitte heile meinen Ehemann. Heile meinen Ehemann. We have this dynamic right in our home. Aber diese Dynamik haben wir eben zu Hause. This dynamic is wonderful. Und diese Dynamik ist wunderbar. My wife's not feeling well. Wenn sich meine Frau nicht gut fühlt. I don't know, I feel depressed. I don't know, ich fühle mich irgendwie depressiv, dieses Problem da. This is what I say, toughen up, man. Was ich sage, nimm deinen Mut zusammen. I've said this so many times, so I don't say this anymore, but I did in the past. Also ich habe das so oft gesagt in der Vergangenheit, ich sage es nicht mehr. Think of the people in Korean prison camps. Denk doch einmal an die Leute in den koreanischen Gefängnissen. Think of what they have to go through. In den Gefangenenlager, was die durchmachen müssen. Think of people in Romanian prison camps back then, you know. Damals habe ich gesagt, denk doch an diese rumänischen Strafgefangenenlager. She said, "Will you stop saying that?" Bitte hör auf mit dem, hat sie gesagt. I'm not in a prison camp. Ich bin in keinem Gefangenenlager. I don't want to hear about prison camps. Möchte nichts hören von Gefängnissen. Just love me. Schenk mir einfach deine Liebe, hat sie gesagt. The dynamic is in our home. Also diese Dynamik haben the wir zu Hause. Dynamic works very well. Und diese Dynamik funktioniert sehr I gut. Represent stability, ich repräsentiere die Stabilität perseverance, und den die Ausdauer. She represents boldness, und sie steht für Mut und für Sensibilität. And it works. It's a great dynamic. Und das ist eine großartige Dynamik. Some charismatic pastor asked me a couple months ago. Vor ein paar Monaten hat mich ein charismatischer Pastor mal gefragt. At a prayer meeting. Bei einem Gebetstreffen. Rob. What is the secret to having such a great church? Welches Geheimnis hast du denn, dass du so eine großartige Gemeinde hast? You know what came out of my mouth? Wisst ihr, was ich dann geantwortet habe? Right, with no, not even blinking an eye. Ohne dass ich gezögert habe, auch nur eine Sekunde. Hard work and perseverance. Harte Arbeit und Durchhaltevermögen. That's not a charismatic answer. Aber das ist keine charismatische Antwort. That's an evangelical answer. Das ist eine evangelikale Antwort. And it's a biblical answer. Und es ist eine biblische Antwort. But there are also other biblical answers. Aber da gibt's auch andere biblische Antworten. If I was invited to do to be the guest speaker at a charismatic seminar. Also wenn ich als Gastsprecher eingeladen werde in einem charismatischen Seminar. And they said Rob suggests a theme. Und die sagen dann zu mir, Rob, schlag doch ein Thema vor. I probably would not suggest these themes. Dann würde ich vielleicht diese Themen nicht vorschlagen, folgende. I'm going to speak on the authority of the Bible. Ich werde über die Autorität der Bibel sprechen. Church strategy. Über Strategien der Gemeinde. Church order. Über Gemeindezucht, power of preaching, über die Kraft der Predigt, discipline, über Disziplin, knowledge, über Erkenntnis, über Prinzipien, habits, oder Gewohnheiten oder solches. Now if I went to, if I was invited to a conservative or evangelical conference, also wenn ich bei einer evangelikalen oder konservativen Konferenz eingeladen werde, I would not pick these themes. Dann würde ich folgende Themen nicht aufgreifen. God, having an encounter with the Holy Gott Spirit, erfahren, eine Begegnung mit dem Heiligen Geist, the power of God, die Kraft Gottes, the gifts of the Holy Spirit, healing, die Gaben des Heiligen Geistes, inner healing, Heilung, innere Heilung. Even though they, if they were here, they probably would say, you can do that. Also, wenn Sie das hören, ja, Sie würden vielleicht sagen, ja, das kannst du schon machen. Both sides would say, well, you could do that. Vielleicht beide Seiten würden das sagen, du kannst das schon machen. But it wouldn't be preferred. Aber es ist nicht das, was Sie bevorzugen würden. It wouldn't be preferred. Das wäre nicht das bevorzugte Thema. Because both sides are seeing the picture from a different point of view. Weil beide Seiten ja das Bild von verschiedenen Winkeln aus betrachten. And I can't imagine that God would release an awakening on the country. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott hier eine Erweckung zulässt in diesem Land, until there was a better understanding. Wenn es nicht zuvor ein besseres Verständnis gibt. And this is why I think our church is like kind of an experiment. Und deshalb glaube ich, dass unsere Gemeinde so eine Art Experiment darstellt. But more than that, it's kind of a wonder. Aber mehr noch, eigentlich wie ein Wunder ist es. We might be the only church in Vienna where you have an evangelical pastor and you have a charismatic pastor wife. Wir sind vielleicht die einzige Gemeinde hier in Wien, wo du einen evangelikalen Pastor hast und eine charismatische Pastorenfrau. Yeah, and I love it. Ehefrau. I absolutely love it. Also ich liebe das wirklich. When I don't feel well, my wife lays her hand on me right away. Also wenn ich mich nicht wohlfühle, da legt mir meine Frau sofort die Hände auf. So many times. So oft schon. When I had the lung issue. Also wenn ich diese Probleme mit der Lunge hatte. I'd be laying on my back going to sleep. Ich lieg da auf meinem Bett, ich bin am Einschlafen. And I would feel her hand just go on my chest. Und dann fühle ich, wie ihre Hand auf meine Brust kommt und auf meine and Brust she'd be liegt. Praying for me. Und wie sie für mich betet. Laying her hand on me. Und legt da ihre Hand so auf God meine Brust. Would heal me. Und sagt dann Gott, heile mich. I love that. I love that. Und ich liebe das so sehr. The two can come together. Also die zwei Dinge, die können schon zusammenwirken. Now, I got an email last week. Nun, letzte Woche habe ich eine Mail erhalten. A critique of the service we had with Eric and Johannes and Katharina. Das war eine Kritik, die sich an den Gottesdienst richtete, den wir hatten mit Eric und Johannes und Katharina. That it was in the direction of unbiblical. Und das war so in diese Richtung, dass es unbiblisch ist. Which is very typical for someone from the evangelical side to say. Und das ist eben sehr typisch für jemanden aus dem evangelikalen Lager. And I understand because I'm an evangelical. I understand that. Und ich verstehe das, weil ich selbst Evangelikaler bin. I understand the paradigm because I've seen the picture from that side for 29 years. Ich sehe dieses Paradigma hier, weil ich habe das Bild eben 29 Jahre lang jetzt betrachtet. And I appreciated the email. Und ich schätze diese Mail. I wrote back a loving letter. Ich habe einen ganz liebevollen Brief and zurückgeschrieben. I said, I would love to sit and meet with you and talk. I want your input. I want your input. Und ich habe dann geschrieben, ich würde mich sehr, sehr gern mit dir zusammensetzen und möchte gern deine Anregungen hören. Ich möchte deine Anregungen haben. The word unbiblical was used. Es wurde dieses Wort unbiblisch gebraucht. Which I understand. Das verstehe and ich. You know, when I said these words, I have gold dust on my hands. Wie ich da gesagt habe, ich habe diesen Goldstaub auf meinen Händen. I knew I was in trouble. Ich wusste, dass da Schwierigkeiten kommen werden. But I thought, it's there. Und ich habe mir gedacht, ja, aber es I ist da. I took a video of it. I can show you a video, but I don't want to do that today. Also ich habe ein Video, ich könnte euch ein Video davon zeigen, mache das aber nicht heute. I can't explain it. Also ich kann das nicht erklären. We have people who have been to Toronto and Bethel and they've come back quite charismatic. Also wir haben Leute nach Toronto und nach Bethel geschickt und die sind so ziemlich charismatisch zurückgekommen. And you know, Katharina shows me her hands and they're just sparkling with gold. Und die Katharina zeigt mir ihre Hände und beide glitzern voll diesen Goldstaub. Was sage ich denn? Wipe it off, it's demonic. Wasch das ab, das ist dämonisch. It's not in the Bible. I don't see anybody's hands with gold on them. Das ist ja nicht in der Bibel. Nirgendwo steht, dass Leute Goldstaub auf den Händen haben. But I do read in the Bible where everything was covered with gold that represented God. Aber ich sehe, dass all das, was mit Gold bedeckt wurde, ein Bild für Gott ist. Okay, so you got to remember, I am evangelical. Also right? bitte vergesst das nicht. Ich bin evangelikal. I am not like I'm an evangelical who is kind of like looking around at what's going on in the charismatic world. Ich bin ein Evangelikaler, der so ein wenig herumblickt, was sonst in der charismatischen Welt passiert. Which is biblical. Und das ist biblisch. Examine all things, hold fast to what's good. Also prüft alles und das Gute behaltet. I'm very biblical. Also ich bin da sehr biblisch. Because I'm an evangelical, it means much to me that there's a verse attached to what I'm doing. Also für mich bedeutet das sehr viel, dass es einen Vers gibt, der das unterstützt, was ich mache. Can I do this? Kann ich das machen? Yeah. Ja. Okay. Where does it say? Right there. Oh, all right. Wo steht okay. Das? Na, I'm da, okay. Genau da. Okay, ich bin as long as a dran. Bible verse tells me that I can do this, I'll do it. Also solange mir ein Bibelvers bestätigt, dass ich das tun kann, mache ich es. And so we did it. Und so last haben wir es January, gemacht. My wife and I went to Toronto. Letzten Januar sind meine Frau und ich nach Toronto geflogen. Toronto is like extreme charismatic. Also Toronto, das ist das extreme charismatische Lager. I went in there like I was going into a minefield. Und ich bin da rein, wie wenn ich auf ein Minenfeld gehen würde. Like, whoa, does this really exist? Wow, existiert das wirklich? Oh my gosh, I would never believe it. Nein, ich hätte das nie gedacht. Whoa, it was like it was total culture shock. Like, das war ein totaler Kulturschock. And when I left, und wie ich dort weg bin, I thought that was a really, probably the most wonderful experience of my life. Habe ich mir gedacht, das war womöglich die allerbeste Erfahrung meines Lebens. When I heard them preach the word, wie ich gehört habe, dass sie das Wort predigten. I was at home. I thought. Da habe ich mich zu Hause gefühlt. Do you guys preach the word too? Ja, ihr predigt auch das Wort Gottes. Ja. I went to breakout sessions and they just kept throwing the Bible. Also ich bin da zu Sessions gegangen, dann wird die Bibel zitiert. I heard messages about healing right out of the Bible. I thought, are those verses really in there? Ich habe Heilungsgottesdienste und Botschaften gehört. Das war direkt aus der Bibel. I've never seen that verse. Ah ja, diesen Vers habe ich so noch nie gesehen. Made that connection. Diese Verbindung habe ich noch niemals getroffen. In my little evangelical mind. In meinem kleinen evangelikalen Verständnis. Cool. I've never heard that message. Ah, das mag before. Ich. Das habe ich noch nie so gehört. Diese Botschaft. I went home, found, wow, that was great. I loved it. Bin nach Hause, habe mich dann großartig gefühlt. Habe mir gedacht, other das mag ich. I'll just kind of leave aside, you know, and that's okay. That can stay there, but ja, also, das kann schon Bible verses, I took them with me. Aber die Bibelverse, die habe ich mitgenommen. We went to a little session that was a prophetic session. Wir sind da zu einem kleinen Meeting gegangen, das war ein and prophetisches my Treffen. My wife and I signed up. We were the first ones to sign up. Also wir waren die Ersten, die sich da angemeldet hatten, so, meine Frau und ich. Thursday morning we walk in. Am Donnerstag in der Früh. And there's people with prophetic gifts. Da sind die Menschen dort gesessen, so, die hatten prophetische we Gaben. We walk in and there's three people sitting there. Wir sind dort hinein und da saßen drei Menschen. And they said, do you know us? We said, no. Und die haben gefragt, kennt ihr uns? Und wir haben gesagt, nein. They said, we don't know you either. Und sie haben gesagt, wir kennen euch We've auch never nicht. Seen you. Wir haben euch noch niemals don't zuvor tell gesehen. Us a single thing about who you are, what you do, nothing. Say nothing. Also sagt uns gar nichts, bitte nichts. Nicht einmal, wer ihr seid, woher ihr kommt, we're was ihr listen tut. To the Holy Spirit, we're going to tell you what the Holy Spirit is saying. Wir werden nur auf den Heiligen Geist hören und schauen, was er uns zu sagen hat. Okay. Okay. Go for it. Geht schon, es geht los. First person says, die erste Person see, hat gesagt, I see mountains. Ich sehe Berge. Like snow covered. Mit Schnee bedeckt. Like they have in Switzerland. So wie es in der Schweiz Does that gibt. Mean anything to you? Ich meine, bedeutet das irgendwas für euch? Yeah, it does. Ja. I see dancing. Ich sehe Tanz. Does that mean anything to you? Bedeutet das irgendwas für euch? Yeah, it does. Yeah. I've seen the two of you have had a struggle together and tension in the marriage. Ich sehe, dass ihr zwei miteinander Probleme hattet und Spannungen in der Ehe. Yeah. Yeah. It's very accurate. Ja, das ist ganz genau so. This is God, what God wants to tell you. Gott möchte euch Folgendes sagen. He is calling the two of you to complement each other. Er beruft euch beide dazu, euch gegenseitig zu ergänzen. Und dann, ja, dann sind die weiter in ihren Prophezeiungen. Und das war wirklich ganz großartig, was sie gesagt haben. Part of our struggle is that we were looking at the paradigm from different angles. Also ein Teil unseres Kampfes sozusagen ist, dass wir auf dasselbe Bild schauten, aber von Not verschiedenen the marriage Winkeln. Paradigm, but the church paradigm. Nämlich dieses Bild der Gemeinde, nicht das Ehebild. And we brought it together and it works. Und wir haben das dann wirklich zusammengeführt und es hat funktioniert. And it gives me great hope that it can work in the church. Und es gibt mir auch große Hoffnung, dass das in der Gemeinde funktionieren that when kann. We have charismatic brothers and sisters who see the paradigm from that side. Dass wenn wir charismatische Geschwister hier haben, dass die das von diesem die den das Bild von diesem that are, Winkel that aus betrachten. Evangelical brothers and sisters don't quietly just leave the church. Dass evangelikale Geschwister dann nicht einfach still hinauswandern. Or when I decide just to preach a straight Bible message. Oder wenn ich mich entschließe, eine ganz klare Bibelbotschaft zu predigen. Charismatic brothers and sisters don't start yawning. Dass dann nicht unsere charismatischen Geschwister zu gähnen anfangen. Can we see a little demonstration of the Holy Spirit today? Wo ist denn die Demonstration des Heiligen Geistes? Right? Right? It comes together. Also das gehört zusammen. John chapter 1 verse 17. Johannes 1, 17. Grace and truth. Gnade und Wahrheit. Charismatics are more grace and truth. Also die Charismatischen haben mehr die Gnade im Vordergrund. Evangelicals are more truth and grace. Und dann erst die Wahrheit und die Evangelikalen zuerst die Wahrheit und dann die Gnade. Charismatics are more joy and peace. Die Charismatischen haben mehr Freude und Frieden. In Evangelicals are more peace and joy. Und im evangelikalen Lager ist es mehr der Friede und die Freude. I made a list here. If I look at myself, also wenn ich auf mich selbst blicke, my wife blicke, is more joyful. I'm more peaceful. Hat meine Frau mehr die Freude und ich habe mehr den Frieden. I'm more long-suffering. Ich bin mehr langmütiger. This is the fruit of the Spirit. Also das ist alles von der Frucht des Heiligen Geistes. She's kinder, aber sie ist freundlicher. But I think I'm more generous. Aber ich glaube, ich bin großzügiger. She's more meek, und sie ist sanftmütiger. And more faith, und hat mehr Glauben. But I'm more self-control. Aber ich habe mehr Selbstkontrolle. And it's all the fruit of the Spirit. Und all das ist aber die but Frucht des Geistes. All of it, but certain ones are stronger. Und ich habe all diese Dinge, aber manche Dinge stechen mehr hervor. When I think of the charismatic churches, I think of joy. Wenn ich an die Charismatiker denke, dann denke ich an Freude. I think of evangelicals, I think of peace. Bei den Evangelikalen ist es mehr der Friede. When I think of evangelicals, I think of long suffering. Oder das, der Langmut, das, die Geduld. My experience with charismatics is they're very kind. Und meine Erfahrung mit den Charismatischen spricht von der Freundlichkeit. My experience with evangelicals, they're very generous. Und bei den Evangelikalen ist es die Großzügigkeit. My experience with the charismatics is they're very meek. Und bei den Charismatischen erfahre ich sehr viel Sanftmut. I have heard so many charismatics pray a prayer that I will not pray. Also ich habe so viele Charismatiker schon gehört, die ein Gebet sprachen, das ich nicht beten würde. It's this. Und zwar ein folgendes Gebet. God, do whatever you want to me. Gott, mach du mit mir, was immer du tun willst. Whatever you want to do. Was immer du tun willst. Do it. Mach es. So that I might have your fullness. Dass ich die Fülle von dir erfahren kann. I prayed something like that, but I know God enough not to say also, stuff like that. Ich habe so ähnlich gebetet, aber ich kenne Gott so gut, dass ich so etwas nicht beten würde. Because he does it anyway. Weil er macht's ja sowieso. And I don't want to encourage him to do it too much. Ich möchte ihn dabei nicht ermutigen, mir zu viel von dem zu geben. When I hear these people pray these prayers, I say, oh, man. Also wenn ich die Leute so beten höre, dann denke ich mir, ah. Do you know what you're praying? Wisst ihr überhaupt, was ihr betet? And I said 2 weeks ago, God, I want to pray that prayer, but I don't want to. Also ich habe vor 2 Wochen zu Gott gesagt, ich möchte dieses Gebet beten, aber ich möchte es auch nicht wirklich. Lord, I want to pray that. Also ich habe in mein Tagebuch geschrieben, Herr, ich möchte, dass ich das beten möchte. But I don't want to pray that. Aber ich möchte es nicht beten. Now I say all that to say this. Also all das sage ich euch jetzt, um Folgendes zu sagen. There is a danger. Es gibt eine Gefahr. Of going off the plate, off the radar. Also dass man einfach zu weit hinaus gelangt. Dass man sich zu sehr verirrt. Is gold on the hands, is that biblical? Ist der Goldstaub auf der Hand, ist das biblisch? No. Nein. Is it unbiblical? Ist es unbiblisch? Well, it depends how you define unbiblical. Nun, das hängt davon ab, was unbiblisch bedeutet. If you define it as, is it promoted by the Bible? Wenn du so definierst, dass du fragst, wird das gefördert in der Bibel? No. Nein. Is it condemned by the Bible? Wird es verdammt durch die Bibel? No. Nein. So then my question is this. Also dann stelle ich folgende Frage. What does that non-biblical experience produce in the heart? Was erzeugt denn dieses nicht-biblische, diese nicht-biblische Erfahrung in meinem Herzen? Is it an idol? Ist das jetzt ein Götzen? Then it's an ungodly thing. Dann ist es ein ungöttliches Ding. For me, it just showed me one thing. Mir hat es bloß eines gezeigt. That the supernatural is right there. Dass das Übernatürliche genau hier ist. I don't look at my hands in the morning. I don't care about that. It showed me one thing. Ich schaue jetzt nicht in der Früh auf meine Hand. Mir ist das völlig gleich. Aber es hat mir eines gezeigt. Is closer than I have believed. Dass das Übernatürliche viel näher ist, als ich es geglaubt habe. This is what I'm learning from my Catholic, my charismatic brothers and sisters. Und solches lerne ich von meinen charismatischen Geschwistern. There's a boldness there that I don't have. Da gibt's einen Mut, den ich nicht habe. Now, I don't need any more stability. I'm as stable as a rock. Ich brauche nicht noch mehr Stabilität. Ich bin so fest wie ein Fels. But I need boldness. Aber ich brauche diesen Mut. Friday night we had the worship night here. Letzten Freitagabend gab es hier den Anbetungsgottesdienst. And there were, 200, over 200 people I counted. Mehr als 200 Leute waren da. I was very evangelical. Ich war sehr evangelikal. You know why? I was serving. Ich habe gedient. We had a charismatic pastor here 6 years ago. Vor 6 Jahren war ein charismatischer Pastor hier. He had a prophetic gift. Der die prophetische Gabe hatte. And he said to us, Rob, und er hat zu uns gesagt, Rob, your church will put most any charismatic church to shame in the sense of serving. Also deine Gemeinde, die beschämt jede charismatische Gemeinde in Bezug auf das Dienen. You guys serve and serve. Also ihr Leute, ihr seid solche Diener, ihr dient so viel. But one thing he said. Aber eines hat er noch gesagt. You gotta leave more room for the Holy Spirit. Aber ihr müsst dem Heiligen Geist mehr Raum geben. We did not forget what he said. Und das haben wir nicht vergessen, was er gesagt hat. I was serving on Friday night. Am Freitagabend habe ich gedient. I said to the ushers, you need another usher? Ich habe da zu den Saalordnern habe ich gesagt, braucht ihr noch einen Saalordner? It's hot in here. Can you open windows? Sure. Jemand hat gesagt, da, es ist so heiß drin. Someone kannst said du das Fenster aufmachen? The girl's bathroom handle broke in the door. Can you fix it? Yeah. Ah, und da beim Mädchenklo, beim Damenklo, da ist was kaputt gegangen. Kannst du das reparieren? Servant. I am Diener. Your servant. I am your servant. Ich bin ein Diener. Ich bin dein Diener. I will wash your car. Ich werde dir das Auto waschen. I am your servant. Ich bin dein Diener. You have dirty feet, I'll wash. I am a servant. Wenn du schmutzige Füße hast, dann wasche ich dir die Füße. It's in my blood. Das ist in meinem Blut. And then I walked by someone who was sitting and standing in the corner. Dann bin ich zu jemandem dorthin, der dort drüben bei der Ecke gestanden ist. How you doing? Habe ihn gefragt, wie geht's? Not so good. Nicht so gut. What's the matter? Was ist denn los? Oh, my teeth hurt and my head hurts so bad. Ah, ich habe so Zahnweh und Kopfweh. I'm a servant. Ich bin ein Diener. I'll get you some aspirin. Ich werde dir ein Aspirin besorgen. I'll see if there's a doctor in the house. Ich werde schauen, ob ein Arzt da ist. But you know what? Aber weißt du was? I put away my servanthood. Ich habe meine Dienerschaft abgelegt. And I stepped over here outside of my comfort zone. Und bin da hinüber hinaus aus meiner ganz gemütlichen Zone. And I did what Eric would do. Und ich habe das gemacht, was der Eric tun würde. And I said, I'm gonna pray for you right now. Und habe zu ihm gesagt, ich werde für dich jetzt gleich beten. Right now. Jetzt. In Jesus' name I pray. In Jesu Namen take bete all ich. Pain away. Nimm den ganzen Schmerz weg. I said, it still hurt? Und dann habe ich ihn gefragt, tut's noch immer weh? He said, yeah. Er hat gesagt, ja. Fine. We're gonna pray again. Also, wir werden nochmals beten. We're gonna pray again. Wir werden nochmals hand beten. On his head. We're gonna pray again. Habe ihm die Hand auf den Kopf gelegt now, und habe nochmals like, gebetet. This is not evangelical. This is not me. Das bin ich nicht. Das I'm ist nicht evangelikal. Myself here. Da bin ich jetzt aus, von mir herausgetreten. And I'm saying I'm gonna do it again. Ich werde es nochmals tun, habe ich gesagt. Again, I said, ich habe nochmals gebetet. Gave it to God in Jesus name. Habe das Gott übergeben und habe gesagt, I'm standing over Namen, here near the door. He comes over to me a little while later. Nun, wenig später ist er dann zu mir gekommen. I have no pain. Er hat gesagt, ich habe keine It's Schmerzen all mehr. Alles ist weg. That's right. I say what Eric would say. Also ich habe das gesagt, was der Erich sagen würde. That's normal. Das ist normal. That's normal. Not surprised. Not surprised. It's normal. Das ist nicht keine Überraschung. Das ist normal. I called him up. Ich habe ihn dann aufgerufen. The next night. Also angerufen am nächsten Abend. Because I'm a servant. Weil ich bin ja ein Diener. How you doing? Wie geht's? Oh, my tooth hurts again. My head hurts. Ah, meine Zahnweh sind wieder da und mein Kopfweh. I'll be right there. Ich bin gleich da. I went over to where he was staying. Bin dort hinüber, wo er stand. I brought him some medicine. Habe ihm Medizin gebracht. Some stuff for his teeth. Für die Zähne etwas. Some stuff to sleep. Etwas fürs Schlafen. And then I prayed for him again. Und dann habe ich wieder gebetet für ihn. You know what? The two can work together. Also, wisst ihr was? Die zwei, die können zusammenwirken. He said, "You know, it really hurts more than my tooth is. My back is killing me." Und er hat gesagt, na, weißt du was? Noch ärger ist als meine Zahnschmerzen. Das ist mein Rückenproblem. Really? Wirklich? My wife backs her back hurts a lot. Also der Rücken meiner Frau schmerzt auch sehr. Setz dich dahin. Ich werde dich massieren, habe ich gesagt. After about 25 minutes, he said, "It's great." Nach 25 Minuten hat er dann gesagt, boah, wunderbar. Aber jetzt kommt der Punkt, die zwei können zusammenwirken. Und die nächste Woche werden wir dann darüber sprechen, was der wirkliche Feind dahinter ist. Because the one enemy is making stuff that's non-biblical and idle. Weil einer der Feinde, der macht das nicht biblische als zum Götzen. Stuff that's not found in the Bible. Giving it authority, also Sachen, die nicht in der Bibel zu finden sind, werden dann zu Autorität erklärt. Eine Autorität, die sie nicht haben sollen. Aber es gibt dann einen noch größeren Feind als diesen. So let's pray. Also lasst uns beten. And I want to do something kind of charismatic. Ich möchte jetzt etwas Charismatisches tun. Pray a blessing into your life. Ich werde jetzt einen Segen hineinsprechen in euer Leben. I know some evangelicals here, but I'm also evangelical. And, also ich weiß, die Evangelikalen jetzt, ja. Aber ich bin selbst Evangelikal. Let's put a Bible verse to it. Amen. Also wir wollen da einen Bibelvers hinzufügen. Father, I just pray, give me a Bible verse Vater, right now. Ich bete jetzt, dass du mir einen Bibelvers schenkst. Jetzt. How about this one? Wie wär's mit dem? I can do all things through Christ who strengthens me. Ich vermag alles durch Christus, der mich stärkt. Are you going through something difficult today? Wenn du heute etwas Schwieriges vor dir hast. Are you depressed? Oder hast du Depressionen? Are you discouraged? Bist du entmutigt? Is there something happening in your life that's overwhelming? Also geschieht da etwas in deinem Leben, das dich überwältigt? Can I pray the peace of God into your life? Kann ich für dich den Frieden and Gottes in dein Leben hineinbeten? For God to strengthen you in your spirit? Und dafür beten, dass Gott dich stärkt in deinem Geist? Can I do that? Kann ich das tun? Father in heaven. Vater im Himmel. I thank you for your promises. Ich danke dir für deine Verheißungen. I love your word. Ich liebe dein Wort. I love from Genesis to Revelation. I love your word. Vom 1. Mose bis zur Offenbarung. Ich liebe dein Wort. You've given us great promises. Du hast uns diese großartigen Verheißungen gegeben, die wir glauben dürfen. And I pray right now, Lord. Und ich bete jetzt, Herr, that your strength from the Holy Spirit, dass deine Kraft vom Heiligen Geist, would fill every single one of our hearts, bei jedem Einzelnen ins Herz hineinkommt und erfüllt. With new hope. Und zwar mit neuer Hoffnung. Hope is a very evangelical thing. Hoffnung ist eine sehr evangelikale Sache. Faith is a very charismatic thing. Der Glaube ist eine sehr charismatische Sache. They work together. Aber die zwei wirken zusammen. Father, I pray right now, Vater, jetzt bete ich, that your spirit would fill people's hearts with hope. Dass dein Geist die Herzen von Menschen mit Hoffnung erfüllen möge. Feel your strength, your peace and your joy. Dass sie deine Kraft, deinen Frieden und deine Freude erspüren. To face their giant. So dass sie sich ihrem Riesen gegenüber zuwenden können. And to know for sure, und wissen können, that you're gonna bring him down. Dass du ihn erlegen wirst. And maybe you're here today, you've never received Jesus. Und vielleicht ist heute jemand hier und du hast Jesus noch niemals angenommen zuvor. Pray this simple prayer with me. Dann bete dieses einfache Gebet mit mir. Are you ready? Bist du bereit dazu? God, forgive me. Gott, vergib mir. Of my sin. Vergib mir meine Sünden. And fill me with your love. Und erfüll mich mit deiner Liebe. In Jesus' name. In Jesu Namen. God, forgive me. Gott, vergib mir. Of my sin. Vergib mir meine Sünde. Fill me with your love. Und erfüll mich mit deiner Liebe. Through Jesus. Durch Jesus. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen.